Abschnitt 17 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 7 An Bord des Jason, Teil 2. Eine Wiedergabe meiner Tagebuchnotizen aus jener Zeit würde höchstens für die Eismeerfahrer von Interesse sein, denn sie drehen sich im Wesentlichen nur darum, wie wir am Eis entlang und dann wieder aus demselben herausfuhren, wie das Eis bald dünn, bald dick war, wie wir bald mehr, bald weniger Seehunde auf dem Eise sahen und zuweilen sogar große Scharen weiter hinein in dem dichten Eis erblickten, wie wir uns mit den anderen Fahrzeugen um die Wette durch das Eis arbeiteten, auf ganze Scharen von Seehunden zusteuernd, die jedoch im Wasser verschwanden, sobald wir in ihre Nähe kamen, etc. etc. Am 28. Juni waren wir weit in das Eis hineingelangt und befanden uns ungefähr auf dem 66. Breitengrad 24 Minuten nördlicher Breite und dem 29. Breitengrad 45 Minuten westlicher Länge. Hier erblickten wir in nördlicher Richtung Land, Nordost, ein Viertel Ost, nach dem Abweichungskompass. Besonders deutlich traten zwei Feldspitzen hervor. Ihre wirkliche Form konnte man indessen nicht sehen, da sie bei der diesen Eisfeldern eigenen Täuschung, welche durch die Strahlenbrechung in den verschiedenen warmen und kalten Luftschichten über dem Eise hervorgerufen wird, stark verändert waren und den quer abgeschnittenen Zacken einer mit Schießlöchern versehenen Mauerkante glichen. Es müssen die Felsspitzen an der Blosseville-Küste sein, aber sie lagen westlicher als die auf der Karte angegebenen Berge. Ich sprach später mit Kapitän Iversen auf dem Stair-Kodder, der weiter nördlich in das Eis vorgedrungen war als wir. Er konnte dort ganz deutlich Land erkennen. Es sei ein äußerst gebirgiges Land, sagte er, nicht flach wie weiter nach Süden zu an der Küste, wo er im Jahre 1884 gewesen war. Das war wahrscheinlich etwas nördlich vom 67. Grad nördlicher Breite. Diese Angaben stimmten auch mit den Berichten überein, die Kapitän Holm in Angmagsalik von den Eskimos erhielt und wonach er seine Skizze von der nördlichen Ostküste entwarf. Diese Küste gehört, wie wir wissen, zu den unbekanntesten Teilen unseres Erdballes. Am Abend des 28. Juni erblickten wir sehr viele Seehunde tiefer ins Eis hinein. Wir sahen sie nun täglich, während längerer Zeit, ohne zu ihnen hingelangen zu können. Am 3. Juli kamen wir endlich weit ins Eis hinein, wo viele Seehunde waren. Das Eis lag aber so dicht zusammengestaut, dass es nicht möglich war, die Böte hindurchzubekommen, und daher konnte kein Fang vor sich gehen. In der Nacht, wenn die Sonne den Horizont erreicht, hat man einen weiten und scharfen Blick über die Schneeflächen hier oben. Ich stieg in die Ausgucktonne, um die Seehunde zu sehen. Ich hielt das Fernrohr vors Auge und richtete es auf das Eis, und nun erblickte ich, wie bereits früher erwähnt, solche Unmassen von Seehunden, wie ich nie früher auf einem Fleck versammelt sah. Sie lagen, wie der Steuermann sich ausdrückte, so dicht wie Kaffeebohnen über das Eis gestreut. Wohin der Blick auch schweifen möchte, überall hier auf dem Eise, von Nordosten bis Nordwesten, lagen die Seehunde dicht wie Sand bis an den Horizont hin und wahrscheinlich noch länger. Je weiter der Blick reichte, desto dichter schien die Schar zu werden. Am nächsten Tag hatten wir Nebel und noch dichteres Eis. Auch die See war bewegt. Am Nachmittage verließen wir das Eis wieder. Am 11. Juli machte sich eine starke Bewegung im Eise bemerkbar. Wir waren in heftige Strömungen geraten. Einige von uns, darunter ich, saßen in der Messe, als der Jason plötzlich von einer Eisscholle einen solchen Stoß gegen den Bug bekommt, dass er sich hinten überbäumt. Wir springen auf und erblicken nun quer vor dem Schiffe eine zweite große Eisscholle, die mit sausender Fahrt gerade auf Jasons Hinterteil lossteuert. Und wirklich, sie prallt dagegen, das ganze Schiff erbebt und neigt sich auf die Seite, ein Krach ertönt, das Steuer war gebrochen, aber glücklicherweise geschah nichts Schlimmeres. Hätten wir die Eisscholle gegen die Seite bekommen, so hätte es schlimm um uns gestanden, denn die Seiten sind der schwache Punkt der Seehundsfänger. Der nächste Tag verging damit, das Reservesteuer, das man immer mitführt, einzusetzen. Damit war der Schaden kuriert. Wir waren inzwischen so weit in den Sommer hineingekommen, dass nur wenig Aussicht vorhanden war, mehr Seehunde zu fangen. Am 13. Juli wurde deshalb zur allgemeinen Befriedigung der Entschluss gefasst, aus dem Eise herauszugehen und den Kurs westwärts auf Grönland zuzunehmen. An jenem und dem darauf folgenden Tage wurden jedoch noch einige Seehunde gefangen, denen wir draußen am Rande des Eises begegneten. Alles in allem fingen wir ungefähr 100 Stück. In der Nacht zwischen dem 14. und 15. Juli hatte der Steuermann Land gesehen, ebenso am Morgen. Und zwar meinte er, es sei gar nicht so weit entfernt. Am Vormittag war es jedoch nebelig und wir konnten nicht beurteilen, wie nahe wir sind. Unsere Bagage wird auf Deck getragen und alles zur Abreise bereitgehalten. Korrespondenzen, Briefe etc. werden geschrieben. Als ich gegen Mittag unten sitze und Briefe nach Europa schreibe, ertönt oben auf Deck das Zauberwort Land. Ich springe auf. Welch ein Anblick. Vor mir unter der Nebelwölbung lag das sonnenbeschienene Grönland. Es war wiederum das Land bei Ingolfsberg. Wir mochten ungefähr 8 Meilen vom Lande entfernt sein. Da wir vor uns Eis erblickten, nahmen wir einen südlicheren Kurs, indem wir uns der Küste mehr und mehr näherten. Auf dem Wege nach Süden zu kamen wir an mehreren mächtigen Eisbergen vorüber. Auf einigen derselben erblickten wir einzelne Blöcke. Wenn man dieser Kolosse von weitem ansichtig wird, so sehen sie aus wie ganze Strecken Landes, und es kam mehrmals vor, dass wir sie für Inseln hielten, die vor uns liegen. Weiter südlich von Kap Dan standen besonders viele dieser Eisriesen auf Grund. Von dem ans Land gehen wurde jedoch weder an diesem noch an den folgenden Tagen etwas. Der Eisgürtel war zwischen 4 und 5 Meilen breit. Da war es besser, die Verhältnisse weiter südwärts zu untersuchen. Am 16. passierten wir Kap Dan, das mit seiner runden Kuppelform leicht zu erkennen war. Das Eis lag noch in ziemlicher Entfernung vom Lande ab. Der Eisgürtel war noch ungefähr 4 Meilen breit. Weiter nach Westen zu hatte es jedoch nach der blauen Luft über dem Eise zu urteilen den Anschein, als wenn eine Bucht tief in das Land hineinschneide. Wir setzten unsere Hoffnung darauf, steuerten in der Richtung und kamen im Laufe der Nacht auch wirklich in diese Bucht hinein. Als ich am Morgen des 17. an Deck kam, sah ich ganz deutlich, dass die Landung an diesem Tage versucht werden müsse. Eine Tour in die Tonne hinauf konnte mich hierin nur bestärken. Die den Sermelik-Fjord umgebenden Felsen lagen verlockend vor mir. Weiter westwärts konnte man das Inlandseis, das Ziel unserer Sehnsucht, erblicken. Gleich einer unermesslichen weißen Fläche wölbte es sich dort drüben. Es konnte nicht viel über 2,5 Meilen bis zum Lande sein. Die erste Strecke des Eises erschien einigermaßen passierbar. Tiefer hinein war es zwar anscheinend freilich dichter zusammengestaut, aber ich konnte doch hier und da einige kleinere offene Stellen erblicken und außerdem schien mir das Eis nicht von der schlimmsten Art zu sein. Es waren viele kleine Schollen darunter, die freilich das Fortkommen erschweren, wenn man die Boote über das Eis ziehen soll. Will man aber mit den Booten auf dem Wasserwege vordringen, so ist es weit besser, mit den kleinen Schollen zu tun zu haben, als mit den großen, die sich nur schwer vom Fleck bewegen lassen. Von der Tonne aus konnte ich eine Luftspiegelung von offenem Wasser auf der Innenseite des Eises zwischen diesem und dem Lande erblicken. Deswegen würde man wahrscheinlich, wenn man durch das Herz des Eisgürtels hindurchgedrungen war, abermals nach dem offenen Wasser auf der Innenseite zu weicheres Eis finden. Für ein Fahrzeug wie der Jason würde es zweifelsohne ein leichtes gewesen sein, sich durch diese Kleinigkeit von Eis eine Bahn zu brechen. Wie oft waren wir nicht schon durch weit stärkeres Eis vorgedrungen? Aber damals handelte es sich um Seehunde, um das eigene Interesse des Schiffes. Hier stellte sich das Verhältnis anders. Hätte das Schiff mir gehört, würde ich mich keinen Augenblick besonnen haben, es durch das Eis zu führen. Aber nun waren wir Gäste an Bord und das Schiff war nicht auf ein Anlaufen von Grönland versichert. Die Strömungs- und Tiefenverhältnisse in diesem Fahrwasser waren noch unbekannt. Verlor das Schiff seine Schraube im Eise, so war es aller Wahrscheinlichkeit nach rettungslos verloren, da dieselbe durch keine neue ersetzt werden konnte. Und das Schlimmste war, dass wenn das Schiff hier verlassen werden sollte, es schwierig für die 64 Mann, aus denen die Besatzung bestand, sein würde, sich mit dem wenigen Proviant, den wir an Bord hatten, zu behelfen, bis sie an bewohnte Stätten kamen. Da ich nun außerdem der Ansicht war, dass wir uns mit Leichtigkeit selber durchhelfen würden, so fiel es mir keinen Augenblick ein, den Kapitän zu ersuchen, uns weiter als bis an den Rand des Eises zu führen. So gab ich denn den Befehl, unsere Habseligkeiten in die Böte zu schaffen und diese klarzumachen. Wie bereits erwähnt, hatte die Expedition ein eigens zu diesem Zweck in Christiane angefertigtes Boot mitgebracht. Da dies aber allein durch die recht umfangreiche Ausrüstung der Expedition so ziemlich belastet werden würde, nahm ich mit Dank das freundliche Anerbieten des Kapitäns an, uns eins von Jasons kleinsten Fangböten zu überlassen. Die beiden Böte wurden heruntergelassen und neben das Schiff gelegt. Und nun entstand ein reges Leben und Treiben an Bord. Wir öffneten unsere sämtlichen Kisten und packten den Inhalt in die Böte. Es ist schwer zu sagen, wer bei der Hilfeleistung am eifrigsten war, die Mitglieder der Expedition oder die Schiffsmannschaft. Wir legten die letzte Hand an unsere Korrespondenzen, an die Briefe, in die Heimat etc. etc. Und wer einen Freund oder eine Freundin hatte, denen er ein letztes Lebewohl zu sagen wünschte, der tat das jetzt. Man konnte ja nicht wissen, was die Zukunft uns bringen würde. Die Stimmung unter den Mitgliedern der Expedition schien indessen eine sehr heitere zu sein. Man hatte von dieser kleinen Schar keineswegs den Eindruck, als bereite sie sich zu einem ernsten Strauß vor. Nach 6-wöchentlichem Warten und Sehnen sollte nun endlich die Erlösungsstunde schlagen. Wir hatten ein erhebendes Gefühl, als begeben wir uns zu einem Tanz, wo wir die Geliebte treffen sollten. Nun ja, es wurde ja auch ein Tanz, wenngleich nicht auf so vielen Rosen, wie wir erwartet hatten, und die Auserwählte ließ gar lange auf sich warten. An das norwegische Morgenblatt schrieb ich vor unserer Abfahrt in aller Eile folgenden Brief. An Bord des Jason, den 17. Juli 1888. Am 15. wurde nichts aus der Landung, ebenso wenig gestern. Zwischen uns und dem Lande lag ein 4 bis 5 Meilen breiter Eisgürtel. Derselbe bestand zwar teilweise aus offenem Eise, durch das wir hindurchrudern konnten, aber wir wünschten weiter nach Westen zu, am Kap Dan vorbei, in der Gegend von Inigsalik westlich vom Sermelik-Fjord zu landen, wo die Küste weniger zerklüftet ist als im Osten. Das Land nördlich von Kap Dan ist nämlich die wildeste, zerrissenste Felsgegend, die ich jemals gesehen habe. Die wildesten norwegischen Felspartien, ja selbst die Alpen können sich, was fantastische, himmelanstrebende Formen betrifft, nicht damit messen. Die Höhen sind freilich nicht so beträchtlich. Eine der höchsten Spitzen, der Ingolfsberg, misst nur ungefähr 1885 Meter. Es ist ein scharfer, sehr hervortretender Felsen, den wir während unserer ganzen Fahrt an der Küste entlang bis gestern Abend nicht außer Sicht verloren. Es schien mir jedoch, als könne man weiter nach Norden zu und wahrscheinlich tiefer ins Land hinein, Berge sehen, die beträchtlich höher waren. Das Land nördlich von Kap Dan ist jedoch noch nicht untersucht und noch von keines Europäers Fuß betreten worden. Gestern passierten wir Kap Dan und in diesem Augenblick befinden wir uns nur noch 2 Meilen vom Lande entfernt, gerade vor dem Sermelik-Fjord, bereit, sobald alles in Ordnung ist, den Jason zu verlassen, um, so viel wir sehen können, durch Schlampeis und offenes Eis an Land zu kommen. Links von uns liegt das Inigsalik-Land und wir können hier hinter den Bergen zum ersten Mal den Rand des Inlandseises sehen, dieser mystischen Eiswüste, die nun für die nächste Zeit aller Wahrscheinlichkeit für mehr als einen Monat unser Tummelplatz sein soll. Das Inigsalik-Land scheint ein verhältnismäßig ebenes Land zu sein, das zur Erklimmung des Eises geeignet sein wird. Kapitän Holm, der Führer der dänischen Frauenbootsexpedition, empfahl mir dies Land und von hier aus macht es den Eindruck, als wenn meine Erwartungen nicht getäuscht werden sollten. Aber unsere beiden Böte liegen schon zur Abreise bereit. Da das Eis hier so dünn ist, habe ich außer dem Boot, das wir für die Expedition mitnahmen, eins von Jasons Fangböten erhalten. Es ist nämlich weit bequemer, 2 Böte zu haben und außerdem ist es auch sicherer für den Fall, dass das eine von dem Eise zerschlagen werden sollte. Und so bricht denn der Augenblick an, an dem wir Jason, tapferem, braven Führer, Kapitän Jakobsen und der ganzen braven Besatzung Lebewohl sagen sollen. Wir nehmen manche eine liebe Erinnerung an gute Freunde und angenehme Stunden mit uns. Wir besteigen unsere Böte mit der festen Zuversicht auf einen glücklichen Ausfall der bevorstehenden Reise. Ein griechischer Weiser hat irgendwo einmal gesagt, die Hoffnung sei der Traum der Wachenden. Wohlan! Träume gehen auch zuweilen in Erfüllung und ich glaube, das wird mit diesem Traum der Fall sein. Ich hoffe, Christians Hab erreichen zu können, bevor das letzte dänische Schiff im September fährt. Da würden wir noch im Herbst wieder zu Hause sein. Gelingt uns das nicht, dann kommen wir im nächsten Sommer. Auf Wiedersehen. Ihr Fridtjof Nansen. Ungefähr um 7 Uhr des Abends war alles zur Abreise bereit. Der Sermelik-Fjord lag nun gerade vor uns. Nach Berechnung durch Kreuzpeilung mussten wir uns 2,5 geografische Meilen von der Mündung der Bucht befinden. Ich kletterte zum letzten Mal in die Tonne, um zu sehen, welchen Kurs wir einzuschlagen hatten. Die Luftspiegelung des offenen Wassers an der Innenseite des Eises war jetzt noch deutlicher sichtbar als zuvor. In etwas westlicher Richtung von King Oscars Hafen schien das Eis am dünnsten zu sein, weshalb ich mich für den Kurs entschied. Siegesgewisser denn je zuvor stieg ich wieder auf Deck hinab und nun schlug die Abschiedsstunde. Jasons ganze Mannschaft war auf Deck versammelt. Trotz der Freude über die Aussicht auf einen glücklichen Anfang unserer Fahrt bemächtigte sich unser aller doch ein wehmütiges Gefühl, als wir Abschied von diesen derben Seeleuten nahmen, unter denen wir wohl alle treue Freunde gewonnen hatten. Jetzt setzten sie freilich eine etwas bedenkliche Miene auf oder wandten sich mit einem bezeichnenden Kopfschütteln ab. Man konnte sich wohl des Gedankens nicht erwehren, dass man sich zum letzten Male sah. Zu allerletzt drückten wir Kapitän Jakobsen die Hand zum Abschied, und nie werde ich die ruhige, einfache Art und Weise vergessen, mit der dieser Urtypus eines norwegischen Seemannes und sein wohlgemeintes Lebewohl sagte und dem Wunsch Ausdruck gab, dass es uns gut ergehen möge. Dann das Fallrep hinab und in die Böte. Während ich mich an das Steuer des Bootes setzte, das uns vom Jason überlassen war, und in dem Dietrichson und Balton jeder ein Ruder führten, übernahm Sverdrup den Oberbefehl des zweiten Bootes mit Ravna und Christiansen als Ruderer. »Alle Mann an Platz! Stoßt ab!« Und indem die Böte unter den ersten kräftigen Ruderschlägen durch das dunkle Wasser dahinschießen, hallt die Luft wieder von den drei kräftigen Hurrarufen der 64 Mann, während zwei weiße Rauchsäulen aus Jasons beiden Kanonen uns ihren letzten Gruß nachsenden. Dumpf rollt ihr Donner durch die dunkle, regenschwangere Luft und erstirbt. Die letzte Brücke hinter uns ist abgebrochen. Lebt wohl! Und unsere Böte gleiten unter den taktfesten Ruderschlägen durch das Eis, um die erste kalte Umarmung der Natur zu empfangen, die uns nun für eine Zeit lang behausen soll. Wir hatten alle das beste Zutrauen zu unserem guten Stern. Das Anstrengungen und Gefahren unserer Harten wussten wir, aber wir waren überzeugt, dass wir sie zu überwinden imstande sein würden. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jesse Dessarosler, September 24.